Liebe Hörspielfreunde, Apokalypsen gehören zu den Lieblingsthemen der Literatur seit alters. Dass man dem letzten Thema der Menschheit auch komödiantische Seiten abgewinnen kann, beweist Walter Filz mit seinem Hörspiel Apokalypse H0. Die Eingeweihten werden es wissen, H0 bezeichnet die Spurbreite von Spielzeugeisenbahnen. Es handelt sich also um einen Weltuntergang im Miniaturformat, aber mit Modellcharakter. Alle in der nachfolgenden Sendung enthaltenen Originalaufnahmen sind authentisch. Um 8.10 Uhr heute Morgen stürzte das einstöckige Altenheim in dem kleinen Ort Motta Visconti in der Nähe von Mailand in sich zusammen. Heute Vormittag um 10.10 Uhr Ortszeit ist in der thailändischen Industriestadt Nakhon Ratchasima, 260 Kilometer nordöstlich von Bangkok, ein sechsstöckiges Hotel zusammengebrochen. Sicher scheint zu sein, dass der Einsturz von einer Explosion verursacht wurde. Es habe eine Art Explosion gegeben, wie bei einer Sprengung in einem Steinbruch, berichtete einer der Wachleute der Wohnanlage Highland Towers in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Dann sei das zwölfstöckige Wohnhaus einfach umgefallen. Der Ort des Geschehens ist von Blechmassen gekennzeichnet. Der Fußboden gab nach und die Decke stürzte ein. Zunächst aus rätselhaften Gründen. Andere Augenzeugen sprechen davon, dass es zuerst ein Grummeln gegeben und der Boden so gezittert habe, dass sie an ein Erdbeben gedacht hätten. Biogas könnte sich in einigen unterirdischen Abwasserleitungen gesammelt haben und mit einem Mal entzündet haben. Die Ursache noch Vermutung. Du lieber Gott. Ja, Gott bin nämlich ich. Was gibt es denn? Die Erde ist kaputt. Wie kommt denn das, mein Engel? Na, keine Ahnung. Jedenfalls gibt's nur noch Dreck und Trümmer. Sowas. Wann ist das denn passiert? In den letzten 6 Tagen. Am 7. hat's nur noch gestaubt. Und jetzt, mein Engel, ist alles weg? Die Dinge, die Menschen, sogar die Brasilianer und Ulrich Wickert? Alles. Bis auf einen Modelleisenbahner, Fräulein Kain und Fräulein Piller und ein Notizbuch und eine Audiokassette. Fräulein Piller? Sitzt in einem Kamanchia. Da spricht dich Gia. Ah, der liebe Gott weiß wieder alles. Jedenfalls sitzen Fräulein Kain und Fräulein Piller da drin. Kain und Piller? Sind ja komische Namen. Kain mit AI? Mit AI, wie Amnesty International. Woher weißt du das? Sie haben Namensschilder auf der... Na, Brust will ich in dem Fall nicht sagen. Also oberhalb derselben. Und sitzen im Karmann. Und der Modelleisenbahner? Sitzt im Keller vor einer Stadt Grauenfeld. Nie gehört. Sitzt im Keller und sagt nichts mehr. Außer, dass er alles in dem Notizbuch aufgeschrieben hat. Ja, und dann gibt's noch die Kassette. Mach mal an. Sehr witzig. Ja, hat aber mit dem Weltuntergang gar nichts zu tun. Naja, Glaubensverlust, Gotteslästerung, so fängt's doch an. Hier ist das Notizbuch von dem Modelleisenbahner. Dann lies mal. Also, am Anfang ist so eine Art Liste. Verzeichnis aller meiner Züge. Erstens, der alte VT11, einer der Vorläufer der früheren... Also, das ist noch der alte VT11. Also, der einer der Vorläufer der früheren CEE Trans-Europe Express. Der Triebwagen mit den beiden Triebköpfen, jeweils Dieselmotoren angetrieben. Das waren so die Vorläufer der späteren Luxuszüge, Intercity, dann aber... Der Schock bei den Menschen sitzt tief. Es war ein furchtbarer Knall und dann schrie auch schon der Erste um Hilfe. Dann habe ich die Polizei angerufen und dann ging das auch alles relativ schnell. Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber, Polizei, Krankenwagen, Hubschrauber. Menschliches Versagen könnte eine Ursache sein, doch der zuständige Regionalbereichsleiter der Bahn aus Hamburg hält sich bedeckt. Gibt's eigentlich den Teufel noch? Natürlich. Dann habe ich einen Verdacht. War da nicht letztens so ein Bericht im Fernsehen? Hier ist das Belegvideo. Schieb's rein, mein Engel. Sie beten den Teufel an, sie feiern schwarze Messen und opfern dabei Tiere. Satanisten verhöhnen Gott und das ganze Christentum. Dachte ich's doch. Angeblich sind sie sogar bereit, im Namen des Teufels Menschen zu töten. Sie haben keine Skrupel mehr. Alles, was sie tun, ist böse. Was sagst du dazu? Hör mal, was der Modellbahner weiterschreibt. Das Thema der Anlage ist eine Mittelgebirgslandschaft. Weiterhin habe ich die Zeit, die dargestellt wird, um 1964 festgelegt. Ja, also das Wie Thema weiß, der Anlage ist eine Mittelgebirgslandschaft. Die Elektrolokomotive. Weiterhin habe ich die Zeit, die dargestellt wird, um 1964 festgelegt. Wie man weiß, haben ja in den Jahren 60 bis 70 die Elektrolokomotiven die Dampflokomotiven abgelöst. Weil es mir von meiner Jugenderlebnis her nahe lag, noch die erlebten Dampfhäuser auch mir hier zu erhalten, fahren hier also vorwiegend Dampflokomotiven, einige wenige Diesellokomotiven, die in der Zeit, wo hier die Uhren stillstehen, 64, schon beim großen Vorbild gelaufen sind. Das ganze Umfeld ist ebenfalls um diese Zeit angesiedelt, das heißt, alle ausschmückenden Gegenstände, wie Miniaturautos und Gebäude und so weiter, sind ebenfalls in diese Zeit oder anders ausgedrückt modernere Straßenfahrzeuge, modernere Schienenfahrzeuge oder auch Häuser in einem Baustil, der eben nach dieser Zeit Wie heißt der Ort? Anzusiedeln sind, sind hier nicht so zu finden. Es. So ist es. Wie gesagt, diese Stadt Grauenfels, ein kleiner Ort an eben einer Eilzugstation, Gebäude nicht höher als 3 Geschosse. Es gibt hier 2 Industriebetriebe, die also das Stadtbild mit beeinflussen. Und ebenfalls geht von diesem Bahnhof eine kleine Bahn ab in ein nahegelegenes Kurhotel, das also auf einer Anhöhe zu finden ist. Von dieser Anhöhe hat also der Kurgast oder Wanderfreund einen Blick über die Stadt. Zeig doch mal dieses Video mit den Teufelsanbetern. Was sind das für Menschen unter der Kutte und hinter der Maske? Würden wir sie auf der Straße erkennen? Ehemalige Mitglieder solcher Sekten behaupten, es sind ganz normale Leute. Friseure, Bankangestellte, Familienväter, Hausfrauen, ja sogar Kinder. Nach außen hin waren wir eine gutbürgerliche Familie, sagt Heike. Doch was meine Eltern getan haben, ist grauenvoll. Sie sagt, meine Familie hat den Teufel angebetet. Das hat ja jeder so sein eigenes Glaubensbekenntnis. Und aber zu einem dieser Glaubensbekenntnisse gehört eben, dass man eben sagt, ich will... Moment, jetzt mal schön der Reihe nach. Was hat der Modellbahnmann denn nun genau geschrieben? Also, ich fange mal von vorne an. Solange ich mich zurückerinnern kann, Als kleiner Junge, erstes, zweites Schuljahr. Solange ich mich zurückerinnern kann, als kleiner Junge, was weiß ich, erstes, zweites Schuljahr, haben mich eben Eisenbahnen und also in der Natur und auch im Kleinen gereizt. Es war mir nie vergönnt oder meinen Eltern ist es nicht gelungen, durch Kriegseinwirkungen an solche Schätze zu kommen, und ich bin also immer mit ganz großer Begeisterung zu Schulfreunden gegangen, die eine solche Anlage hatten, vielleicht damals auch schon vom Vater, wo man dann also selig war, mal einen Nachmittag dort spielen zu dürfen, und diese Freude oder diese Begeisterung hat mich eigentlich nie verlassen. Über den Krieg und die Nachkriegszeit hat mich ein alter, leicht zerfledderter Märklin-Katalog gerettet, und ich habe als kleiner, heranwachsender Junge immer davon geschwärmt, was ich mir wohl mal anschaffen würde, wenn dann wohl der Krieg aus ist und wenn es es gibt. Und wenn es es gibt. Im US-Bundesstaat Alabama hat es heute am frühen Morgen, Ortszeit, ein grauenvolles Zugunglück gegeben. Der Schnellzug von Los Angeles nach Miami stürzte in einen Fluss. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend in der Stadt Hilly, ganz im Nordwesten des Landes, nicht weit von der indischen Grenze. In der ungarischen Kleinstadt Chajol ist heute ein durchfahrender Schnellzug entgleist. Im österreichischen Bundesland Vorarlberg, in der Nähe von Bludenz, ist der Intercity von Wien nach Bregenz gestern Abend mit der Lokomotive und drei Wagen in eine Schlucht gestürzt. Von der Luft aus betrachtet sieht die Unfallszene so aus. In dem Sumpfgewässer, dem sogenannten Bayou Cannot, stecken drei Lokomotiven und vier Passagierwagen. Links und rechts davon die Überreste einer Eisenbahnbrücke, von der der vordere Teil des Amtrak-Schnellzuges gekippt ist. Schienenteile, entwurzelte Bäume, die völlig zerstörten Waggons. Alles liegt wild durcheinander, zum Teil bedeckt von Schlamm und Geröll. Nach Mitteilung der Bahngesellschaft stieß ein vollbesetzter Schnellzug mit großer Geschwindigkeit frontal auf einen überfüllten Nahverkehrszug. Die Lok und die ersten drei Waggons stürzten in die Tiefe. Der vierte Waggon hängt über dem Abgrund und droht abzustürzen. Ich bin aufgewacht und der Zug wurde plötzlich langsamer, bremste dann ab wie eine Achterbahn, und dann fühlte es sich an, als ob wir gegen eine Wand rasten. Es war wie das Ende der Welt, beschreibt ein Bahnbediensteter den Hergang des Unglücks. Und ich schaute auf, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eins von den Wesen: Komm. Und ich schaute auf, und siehe da, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen weißen Bogen. Was hat da jeder so sein eigenes Glaubensbekenntnis? Aber zu einem dieser Glaubensbekenntnisse gehört eben, dass man eben sagt, ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden, und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden, und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden, und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden, und ich will das Vorbild so. Am Anfang schuf ich den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut. Und mein Geist schwebte über den Wassern. Und ich sagte, es werde Licht, und es ward Licht. Und ich sah, dass das Licht gut war, und schied das Licht von der Finsternis. Und ich nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte ich Nacht. So fing das an und dann ging's zu Ende. Und niemand soll jammern, er hätt's nicht gewusst. So viele mahnten, es sei 5:12 Uhr. Oder noch später. Es war genau 12:05 Uhr heute Mittag, als ich die automatisch betriebene stählerne Schleuse des bisher einzigen Atombunkers der Bundesrepublik hier in Dortmund-Schloss. Damit hat, wie es in der Sprache der Behörden so schön heißt, der erste Schutzbunker-Belegungsversuch des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz begonnen. 144 Testpersonen, Frauen und Männer im Alter von 16 bis zu 67 Jahren. Und siehe da, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben haben. 144.000. Testpersonen, dazu 62 Helfer, Ärzte, Psychologen, Techniker und Journalisten werden, ohne mit der Außenwelt in Berührung zu kommen, die nächsten 6 Tage und Nächte, genau 144 Stunden, freiwillig hier verbringen. Die Stimmung im Übrigen: ich war gerade in den Aufenthaltsräumen der Damen und der jungen Mädchen, ist gut. Immerhin, ein halber Tag ist herum, aber 5 weitere und 6 lange Nächte liegen noch vor uns. Ich erinnere mich, der Schutzbunker-Belegungsversuch war 1964. Vom 8. bis 14. Juni. 7 Tage, genau. Ich weiß noch, wie kurios uns das vorkam. Uns? Vergiss es. Was schreibt der Modellbahner noch? Seitenweise Selbstbekenntnisse. Also, ich habe angefangen 1948 als junger Bursch, gerade in der Schule fertig, im ersten Ausbildungsjahr einer Lehre. Da habe ich mit noch 2 weiteren Freunden schon vorher immer bis. Ich habe angefangen 1948 als junger Bursch, gerade in der Schule fertig, im ersten Ausbildungsjahr einer Lehre. Da habe ich mit noch weiteren 2 Freunden schon vorher beseelt, immer von einer Eisenbahn, aber im Krieg und in den Nachkriegszeiten gab es das ja nicht. Da haben wir buchstäblich einige Monate nach der Währungsreform mit 3 Mann zusammengelegt und 1,10 Mark zusammengespart und uns für diese 1,10 Mark die erste Märklin-Schiene gekauft. Das war die Gründung einer Dreiergemeinschaft, einer Eisenbahngesellschaft. Aus dieser Gesellschaft oder in dieser Gesellschaft haben wir dann jahrelang mit einer Märklin-Bahn, mit Märklin-Metallgleisen, wie sie auch noch heute. Das gesamte Ausmaß des Unglücks ist erst heute bei Tagesanbruch sichtbar geworden. Zerlegbar. Wir hatten dann sogar nach 3-4 Jahren auch ein bisschen eine schöne Landschaft dazu gemacht. Dabei wurde auch das Stationsgebäude beschädigt. Und ich habe mich dann also alleine mit meinen Arbeiten fortgesetzt und habe dann in dem heute üblichen Genorben-System des Zweileiter-Gleichstrom. 3 Häuser am Bahndamm standen lichterloh in Flammen. Und es entstand also eine Anlage, die hat dann auch gelaufen. Und eines Tages stellt man dann fest, dass man hier oder da vielleicht etwas zu hastig gearbeitet hatte oder im Konzept nicht richtig war. Jedenfalls, ich hatte Kanaldeckel flogen in die Luft. Jedenfalls, ich hatte Serien von unterirdischen Explosionen ließen die Erde zittern. Jedenfalls, ich hatte dort rechts, wo jetzt diese große Industrie steht, war damals ein großes Bahnbetriebswerk. Das heißt also eine große Drehscheibe mit Lokschuppen und so weiter. Das sah recht imposant aus, wenn man also in den Raum kommt. Aber wenige Augenblicke später war die ganze Umgebung ein einziges Inferno. Das heißt also, so eine Anlage lebt immer oder ändert sich immer wieder, auch bestärkt durch neue Erkenntnisse. Das heißt also, eine Anlage lebt immer oder ändert sich immer, auch bestärkt durch neue Erkenntnisse. Erkenntnisse, in denen mich auch die Lübcke-Reden von 1964 bestärkt haben, die ich glücklicherweise fast vollständig aufzeichnen konnte. So zum Beispiel. Das steht da nicht wirklich. Das erfindest du. Na klar steht das hier. Sogar die Lübcke-Rede hat er abgeschrieben. Mein Gott, soll ich es dir vorlesen? Natürlich nicht. Ich weiß ja eh schon alles. Etwa auch wie die Rede vom 19.01.1964 anlässlich der Einweihung eines alten Clubheims in Köln geht. Man sollte sich freuen über jeden Fortschritt. Man kann diese Fortschritte messen. Leider Gottes. Was? Du hast leider Gottes vergessen. Man sollte sich freuen über jeden Fortschritt. Man kann diese Fortschritte leider Gottes messen an dem Stande der Behandlung der älteren Mitbürger, wenn man ins Ausland geht. Wenn sie in Schweden sind, wenn sie in Dänemark sind, wie es in Norwegen steht, weiß ich nicht. Aber ich. Mein Gott, kannst du nicht einmal die Karlauer mit der Allwissenheit lassen? Außerdem, wieso weißt du eigentlich nicht, warum die Welt untergegangen ist? Die Welt? Ach ja, total vergessen. Und als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Wesen sagen, komm. Und ein anderes Pferd kam hervor, ein feuerrotes. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde hinwegzunehmen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Was hat da jeder so sein eigenes Glaubensbekenntnis? Aber zu einem dieser Glaubensbekenntnisse gehört eben, dass man eben sagt, ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden und ich will das Vorbild. Ich sagte, so es werde eine Feste inmitten der Wasser und sie scheide das Wasser voneinander. Und es geschah so. Ich machte die Feste so und schied das Wasser unter der Feste von den Wassern über der Feste und ich nannte die Feste Himmel. 9 Stunden nach dem Beginn des Dortmunder Großversuchs hat der Atombunker sein erstes Opfer gefordert. Es war gestern Abend gegen 21 Uhr, als ein 17-jähriges Mädchen weinend den Aufenthaltsraum verließ und hilflos durch die Gänge des Sonnenbunkers irrte. Sie wusste nicht mehr, wo sie sich befand. Als eine verstärkte Heimwehreaktion bezeichneten die Mediziner diesen leichten Schock. Sie verabreichten Baldrian-Tropfen, isolierten das Mädchen und ließen es 9 Stunden hintereinander schlafen. Es geht mir also nicht darum, hier eine heile Welt darzustellen, sondern ich sehe das Ganze auch ein bisschen wieder statistisch. Und nicht zuletzt darum geht es ja bei diesem Dortmunder Experiment. Zu erfahren, wie wirkt sich ein langfristiger Aufenthalt in einem Schutzbunker aus, wie reagiert der Mensch auf die veränderten Umweltbedingungen? Ich sehe also eine kleine Welt, die ein Ausschnitt aus der großen Welt, was weiß ich mit wie viel Quadratkilometer oder sonst was, darstellen. Die undankbarste Aufgabe haben während des Versuchs die medizinischen Helfer. Sie müssen Tag und Nacht in den Toiletten verbringen, um den Wasserverbrauch zu kontrollieren. Wenn ich also mir also gedanklich vorstelle, dieser Ausschnitt aus der großen Welt. Dankbarer ist da sicherlich die Arbeit der Psychologen. Sie befragen die Testpersonen nicht nur nach ihren Erlebnissen im letzten Kriege, sondern auch, wie reagieren sie auf Grausamkeit, Mord, Geschlecht, Arbeit oder Küssen. Da ist also jetzt mal keine Karambolage, da ist mal kein Tankzug umgefallen. Nun zum Küssen kommen die Versuchsteilnehmer unter Garantie nicht. Der Der Schnellzug Brieg-Lausanne-Romanshorn war gegen 14.25 Uhr bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof von Däniken im Kanton Solothurn mit dem Ausleger eines Baukrans der Schweizer Bundesbahnen kollidiert. Dabei wurden drei Wagen regelrecht aufgeschlitzt. Der erste Wagen, der Gepäckwagen, entgleiste. Ein Stadtteil von Zürich ist heute nur knapp einer Katastrophe entgangen, als dort mehrere Eisenbahnwaggons mit Benzin explodierten und die Ladung auslief. Augenzeugen sagen, plötzlich sei ein Eisenbahnwaggon von der Schiene gesprungen und Sekunden später stand hier alles in Flammen. Nach der Entgleisung eines Gefahrenguttransports sind die Einwohner im schweizerischen Lausanne heute nur knapp einer Ökokatastrophe entronnen. Gegen 3 Uhr heute Morgen entgleiste ein aus Basel kommender Güterzug aus bisher noch ungeklärten Gründen. Die Stimmung, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist sehr gut hier. Wir haben hier eigentlich einen ganz netten Haufen, will ich wohl sagen. Wir haben hier solch ein schönes Spiel, ein Fragespiel, nicht Antwortspiel. Ich frage mich, wer Fräulein Kain und Fräulein Piller sind. Antwort. Es sind die Überlebenden aus dem Karmann. Und der Karmann? Totalschaden. Vorderseite halben Meter kürzer, Dach praktisch abgeschnitten, linke Seite samt Fahrertür weggerissen. Und der Modellbahner? Schreibt auch dazu was. Ein Unfall, wie Sie ihn gerade schildern, ist ja Gott sei Dank... Nun bedankt er sich auch noch. Ist ja Gott sei Dank auch im wirklichen Leben... Eine Ausnahme, eine Seltenheit. Ich bin also der Meinung, wäre die Anlage größer, nicht, dann könnte man also auch solche Dinge, also mal so unerfreuliche Dinge vom täglichen Leben, auch noch hier darstellen. Der Internationale Straßenverkehrssicherheitstag 1964. Er steht unter dem Leitwort, komm gut heim. Ich habe gesagt, diese paar Meter Straße muss nicht unbedingt jetzt der Unfall sein. Denn allein in unserem Land forderte der Straßenverkehr im vergangenen Jahr über 14.000 Todesopfer und über 400.000 Verletzte. Ich schieße ein bisschen von der Statistik, nicht wahr? Wo wir gerade das Stichwort Statistik nehmen. Wenn wir uns vor Augen halten, dass hinter den statistischen Angaben menschliche Schicksale stehen. Ich habe auch, genau wie bei den Lokomotiven, mir eine gewisse Beschränkung auferlegt. 14.000 Tote. Darunter der Junge, der seinem Ball nachjagte. Einfach, weil eben in dieser kleinen, verträumten Gegend, die ich mir hier vorstelle... Es hat Todesopfer gegeben. Das Mädchen, das am Straßenrand mit seiner Puppe spielte. Die Rituale werden immer grausamer, immer blutiger. Der junge Mann, der froh in ein paar unbeschwerte Ferientage fahren wollte. Der Kult fordert Opfer für den Teufel. Die Mutter, die schnell eine Besorgung für den Haushalt machen wollte. Blut für Luzifer. Ein leichtsinniger Mensch... der sich unter Alkoholeinfluss auf die Heimfahrt macht. Blut, das die Satansjünger trinken müssen. Ich bin also mehr der Meinung, auch das fällt wieder unter das, etwas unter die Statistik. Ein seltenes Ereignis muss nicht unbedingt jetzt hier als ein poppiges oder wie sagt man, ein herausragendes Argument sein. Ganz gediegen, unauffällig. Wie bei mir. Wie bei mir. Dir ist nicht mal der Weltuntergang aufgefallen. Und als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Wesen sagen, komm. Und ich schaute auf und siehe da, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Ihr Gewicht beträgt 86 Kilo. Was hat da jeder so sein eigenes Glaubensbekenntnis? Und aber zu einem dieser Glaubensbekenntnisse gehört eben, dass man eben sagt, ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden. Und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden. Und ich will das Vorbild. Ich sagte, das Wasser unter dem Himmel sammle sich an einem Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und es geschah so. Und ich nannte das trockene Land und die Ansammlung der Wasser nannte ich Meer. Und ich sagte, Die Erde lasse sprossen junges Grün, Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen auf der Erde. Und es geschah so. Die Erde ließ sprossen junges Grün. So, und jetzt bin ich in dem Aufenthaltsraum der jungen Mädchen, ich glaube, ich sagen darf. Ne? Wie ist die Stimmung? Sehr gut. Sie tragen alle ein Schild mit dem Namen drauf, deshalb darf ich fragen. Karin? Oder? Kein. Das ist der Nachname. Ah, so. Ich habe mich verlesen, wie ich gerade sehe. Wie warst du denn so? Besser als erwartet. Ja. Ich hatte gedacht, man müsste viel mehr still sitzen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir die Möglichkeit hätten, uns teilweise auch in Aufenthaltsräumen lang zu legen. Ich hatte gedacht, das Essen wäre noch schlechter. Noch schlechter? Ja, ja, ja, das Brot könnte schlecht schmecken. Jetzt darf ich mich an Fräulein Piller wenden. Ich weiß die Namen daher so genau, dass sie, weil die Damen alle ihre Schilder, auf der Brust will ich in diesem Fall nicht sagen, oberhalb dieser tragen. Dankeschön, jetzt wird mir reizenderweise geholfen, weil das Gerät ein bisschen runtergerutscht ist. Stille Stunde für ältere Herren. Warum haben Sie sich gemeldet überhaupt? Das kam rein durch Zufall. Ja, woher haben Sie erfahren, dass es einen Bunkertest gibt? Ja, ich habe hier Wasserproben entnommen und untersucht und habe ich das dann erfahren, dass man hier auch als Testperson gebraucht werden könnte. Aha, jetzt wird es schon ein bisschen interessanter. Sie haben Wasserproben entnommen. Wo entnehmen Sie Wasserproben normalerweise? Aus den Zapfhähnen. Das klingt wieder auch sehr geheimnisvoll. Haben Sie mit dem Bundesluftschutzverband was zu tun, oder? Nein, Hygieneinstitut Dortmund. Also, Sie haben also rein zufällig gehört, dass man hier in diesem Bunker für Geld, oder? Ja, natürlich habe ich das gehört. Daraufhin habe ich mich doch gemeldet. Das ist gut, dass Sie es sagen. Das ist ein ehrliches Bekenntnis. Ja. Und Sie bekommen also, wenn Sie es durchhalten, wie viel insgesamt? 375 Mark. Pro Tag 50 Mark und 75 Mark Prämie. Und was werden Sie mit dem Geld machen? Sparen. Ja. Wofür? Für den Karmann. Das war Firmenreklame. Ich würde sagen, einen kleinen Sportwagen. Ne? Ja, so kann man es auch nennen. Cabrio oder? Das weiß ich noch nicht, je nachdem, was ich kriege. Die Erde lasse sprossen, junges Grün. Das waren Zeiten. Hier steht was über Bäume. Bäume? Über die Erschaffung von Bäumen. Es war mein Freund Hein Jerusalem. Wie heißt der? Freund Hein. Komischer Name. Und der macht Bäume? Es gibt einen Freund in Herrn Jerusalem, der also das von Picke auf macht für sich selbst und dann uns alle in diese Technik einweihte. Und dann habe ich also hier, was weiß ich, an die 150 Bäume selbst gemacht. Also diese Pappel ist nun aus einem Teil von Original- oder von Naturgespinsten, die mit ganz feinen Styroporflocken, die vorher eingefärbt worden sind, also man hat also dieses Naturgespinst mit einem flüssigen, mit einem Sprühkleber eingesprüht. Zuvor hat man also Schaumstoffflocken in einer alten Kaffeemühle klein gerieben, gefärbt und dann aufgeträufelt auf den vorher eingesprühten Baum. Ein anderes Verfahren, also was noch viel ergiebiger und noch viel schöner ist, aus Blumenbindedraht gestaltet man einen Baumrohling. Sehen Sie einen solchen Baumrohling, wie ich ihn eben besprochen habe. Hier noch etwas verpackt, der sollte transportiert werden. Sie sehen, wie das ganze Drahtgeflecht von unten sich gebildet hat. Der Stamm, abzweigende Äste, so wie eben das Original auch im Wald, auf der Heide, wo auch immer wächst. Wenn dann der Baum oder der Strauch zu Ende fertig ist, sprüht man über das ganze Gebilde Haarlack, nicht Haarspray. Haarlack, wie ihn die jungen Leute, die diese hohen Frisuren haben, verwenden, weil der Haarlack auf Dauer festbleibt. Sie können dann also auch nachher mal so einen Baum ein bisschen schütteln oder wenn man hier an dieser Anlage mal schlägt, es rieselt dann nicht alles runter. Stirbt, stirbt der Mensch. Und in vielen Ländern hat man dann nachher nicht die Kraft, um das wieder zum Aufbau zu bringen, was zerstört worden ist. Es sei denn, und ich bin ja sicher, dass ein Brasilianer hier bei Ihnen ist. Die Brasilianer sagen erstens, der liebe Gott ist Brasilianer. Was soll ich sein? Brasilianer. Das sagen aber nur die Brasilianer. Ich denke, die sind alle umgekommen. Ich habe dich doch extra gefragt. Ja. Keine Sorge. Also, Brasilianer, sonst noch was? Und zweitens, was die Regierung und die Bevölkerung tagsüber zerstören und vernichten, das wächst in der Nacht wieder. Ich hatte neulich 70 Ausländer vor mir, da waren auch Brasilianer dabei. Dann habe ich den anderen gesagt, der liebe Gott ist Brasilianer und hat sie, also so diese, hat ihnen diese Bevorzugung gegeben. Und dann sagte ich, das wächst in der Nacht wieder, was tagsüber zerstört worden ist. Da wurde er ganz aufgeregt, der Brasilianer, und sagte, das ist wahr. Und als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Wesens, das sagte, komm. Und ich schaute auf und siehe da, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Hallo, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Ich darf Ihnen dazu sagen, leider sind es nur noch 143 Testpersonen und ich bin sehr froh. Was hat da jeder so sein eigenes Glaubensbekenntnis? Und aber zu einem dieser Glaubensbekenntnisse gehört eben, dass man eben sagt, ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden und ich will das Vorbild so nahe wie möglich nachbilden und ich will das Vorbild so nahe. Ich sagte, es sollen Lichter werden an der Feste des Himmels, Tag und Nacht zu scheiden und sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Und sie seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten. Und es geschah so. Ich machte die zwei großen Lichter, das größere Licht, dass es den Tag beherrsche, und das kleinere Licht, dass es die Nacht beherrsche, dazu auch die Sterne. Und ich setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie auf die Erde leuchten und Tag und Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Denn der Durst hier im Bunker ist sehr groß. Weniger der Appetit nach Wein, aber ein frisches, helles. Das wäre für die meisten hier im Bunker, glaube ich, das größte Labsal, was es gibt. Aber warum sind Sie nur noch 143? Ja, das war wieder leider ein bedauerlicher Zwischenfall. Und zwar heute Morgen, wenige Minuten nach 6 Uhr. Die älteren Damen wechselten gerade vom Aufenthaltsraum in den Schlafraum hinüber. Da braucht eine 51-jährige Hausfrau aus Dortmund zusammen. Von Krämpfen geschüttelt, sie war bewusstlos, ihre Kolleginnen halfen, soweit es ging. Was war eigentlich so besonders 1964? Ich denke, du bist allwissend. dass ich alles weiß, heißt ja nicht, dass ich es dauernd parat haben muss. Also das Wickert-Video. Sagtest du nicht, er sei auch tot? Ich sagte Video. Schon gut, mein Engel. Schieb's rein. Guten Tag. Die Wirtschaft boomt und es gibt Arbeit für alle. 1964 läuft in der Bundesrepublik alles bestens. Wir sind wieder, wie er sagt, Bundeskanzler Ludwig Erhard. Und wer den Aufbau mitgemacht hat, genießt das Wirtschaftswunder. Nun, das waren die Ereignisse, die 1964 die Menschen bewegten. Schöne Zeit. Kann man wohl sagen. So schön wird's nie wieder. Nee. Angenommen, und es spricht ja einiges dafür, das Überleben von Fräulein Kain und Fräulein Piller ist nur ein mäßiger Karlauer. Dann bleibt eigentlich nur der Modellbahner. Wird mich schon interessieren, was der noch vorhat, wo die Welt kaputt ist. Was soll er schon vorhaben? Neue Welt bauen natürlich, aber nach seinen Plänen. Welt bauen? Weiß er denn, wie anstrengend das ist? Ich fürchte ja, hör zu. Es ist falsch zu glauben, man könnte jeden Tag an der Welt arbeiten. An dieser Anlage ist nicht jeden Tag gearbeitet worden. Wohlgemerkt, es ist nicht jeden Tag hier dran gearbeitet worden. Es hat auch hier Phasen gegeben, wo man also, sagen wir es ruhig mal, keine Lust hatte. Wo auch mal Enttäuschung war, wo man wieder mal was abgerissen hat. Aber über die Jahre hat man eben auch noch dazugelernt, hat wieder variiert, aber eben. Haben Sie Informationen über rituelle Tötungen? Es gibt immer wieder Gerüchte, dass es sowas gibt, aber kaum Fälle, die wirklich zu beweisen sind. Ja, wenn ich mit den Staatsanwaltschaften im Gespräch bin, dann komme ich sicher zu der Überzeugung, dass dieses geschieht im Erwachsenen-Satansbereich, besonders wenn Menschen aussteigen aus der Szene, dann ist es vorgekommen, dass es solche Tötungen gibt. Es muss immer noch Spaß machen. Ich sagte Ihnen ja, bei der Erstehung dieser Anlage hat es Phasen gegeben, wo ich enttäuscht war. Ich habe sie sogar mal vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wollte ich mal alles verkaufen. Könnten aus dem Grund auch Menschen getötet werden, Kinder vielleicht? Ja, da bin ich nicht ganz sicher. Das ist das, was immer gesagt wird. Aber es gibt keine gerichtsverwertbaren Unterlagen darüber. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Mehr zum Thema Satanismus gleich. Irgendwo in einem Sumpfgebiet in Nordholland. Hier, so sagt die 25-jährige Holländerin, sollen Hunderte von Babyleichen liegen. Sie sollen ermordet worden sein von Mitgliedern einer Satanssekte. Diese Brücke, von der also es wie gesagt nur noch Überreste gibt, ist 84 Jahre alt und eine Eisen- und Stahlkonstruktion. Dennoch noch ist nicht klar, wodurch das heutige Zugunglück verursacht wurde. Was nun die Kinderleichen anbelangt und die Babyleichen, die nie gefunden wurden, berichten uns junge Erwachsene und Kinder, da wird Säure eingesetzt. Oder die Leichen werden verbrannt, einige Babys werden sogar gekocht. Und das Fett wird für die Herstellung von Kerzen verwendet. Was war jetzt das für ein Scheiß? Fernsehen. Und deshalb ging die Welt unter. Auch. Die Stimmung auch am fünften Tage des großen Dortmunder Bunkertests ist erstaunlicherweise trotz all der großen Belastungen, die auf die Testpersonen zugekommen sind, sehr gut. Das kann man doch, glaube ich, sagen, Frau Schubert. Sie haben sich eben prima. Noch sehr nett unterhalten. Sie kommen, man kann es ja hören. Wir sind lustig, wir singen, wir lachen, wir singen, wir lachen, wir singen, wir lachen, wir singen, wir lachen. And when the Lamb opened the next two seals, we saw the souls, we saw the martyrs, we heard them crying, we heard them shouting. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie festhielten. und sie riefen mit lauter Stimme, wie lange heiliger und wahrhaftes Lamm, das richtig durchbrach, da entweicht unser Blut nicht an denen, die auf Erden wohnen. Die Sonne wurde schwarz wie ein härenes und es wurde einem jeden von ihnen der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne ihnen gesagt, dass sie sich noch die Erdezeit gedulden. Und der Himmel entschwand, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, die den Tod finden sollten, gleich wie sie. Und die Könige der Vollendung und die Würdenträger und die Kriegsobersten und die Reichen und die Mächtigen und alle Sklaven und Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist jener große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Was hat da jeder so sein eigenes Glaubensbekenntnis? Ich sagte, es wimmle das Wasser von lebenden Wesen. Und Vögel sollen fliegen über der Erde an der Feste des Himmels. Und es geschah so. Ich sagte, die Erde bringe hervor lebende Wesen. Und es geschah so. Und ich sagte, lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Wild des Feldes und über alles Kriechende, das auf der Erde sich regt. Und ich schuf den Menschen nach meinem Bilde. Aber gestern Nacht und kleine Ereignisse werden hier bei uns natürlich sehr groß gefeiert. Da gab es doch etwas Erfreuliches. Es gab nämlich zwei Geburtstage. Und zwar hatte Frau Johanna Galke, Mutter von vier Kindern aus Montabaur, ihren 51. Geburtstag. Und das Geld, das ist im Übrigen auch ganz interessant, was sie sich hier ersitzt bzw. erliegt, das bekommt ihr Sohn, der Theologie studiert. Aha. Was war das Ende? Das Ende meiner Welt. Um das Wort Welt aufzugreifen. Man hat hier seine kleine Welt. Ist denn der Modellbahner mit seiner Weisheit noch immer nicht am Ende? Man hat hier seine kleine Welt. Man hat eben hier seine kleine Welt, wenn man so will, um das Wort Welt aufzugreifen. Und weil das heute in seiner Ausstattung, in seiner Präzision, in seiner Maßstäblichkeit so schön ist. Es ist ein Modell vom Großen. Und jetzt trägt also das Wort Modell, trägt sich über das Umfeld, was sich die Leute, die Welt, die sich die Leute selber schaffen, trägt sich jetzt weiter. Und man spricht also im General von einer Modelleisenbahn. Für mich bedeutet Modell Vorbild so eng wie möglich. Und daraus resultiert dann also auch diese Philosophie, über die wir jetzt so viele Worte gesagt haben, nicht wahr? Diese eigene Selbstbeschränkung. Das, was ich hier darstelle, soll glaubwürdig sein. Das soll harmonieren. Mein Freund Jerusalem, ich habe ihn schon mal angesprochen, dieser Mann mit den Bäumen, der hat mal das Wort geprägt und das finde ich ein ganz wichtiges Wort für sowas. Harmonie der Dinge zueinander. Die Landschaft, die Farbe, die Fahrzeuge, nicht so was Wildes hier aus dieser Ebene, hier aus dieser Stadt, auf einmal einen wahnsinnig hohen Felsen oder auf einmal, wo eine Gebirgslandschaft ist, auf einmal einen See, wo die Angler sind, das wäre Disharmonie. Nicht? Deshalb diese Disziplin. Wenn Sie so wollen, bezeichne ich das so. Nicht? Selbstbeschränkung ist ja Disziplin. Das habe ich mir hier auferlegt. Das ist also meine Philosophie von den Dingen. Das war's. Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Wir zählen die Stunden hier im Dortmunder Bunkergefängnis. Nicht mehr ganz 17,5, dann wird alles überstanden sein. Die drangvolle Enge, das Sitzen auf den harten Holzbänken, das Nicht-Schlafen-Können auf den Zelttuch bespannten Liegen und das monotone, nervtötende Summen der Ventilatoren in den Luftschächten der Klimaanlage. Die Sonne werden wir morgen hoffentlich nach 144 Stunden eiskalten Neonlichts zum ersten Mal wiedersehen. Jeder von uns, der hier im ersten, angeblich atombombensicheren Bunker der Bundesrepublik dann 6 endlos scheinende Tage und Nächte verbracht haben wird, hat dabei ein wenig von dem spüren können, was uns allen drohen wird, sollte jemals die Stunde X kommen. And when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky. Tut ein Defalus wie gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Dass ein Überleben im Atomkrieg möglich ist, hat dieser erste Versuch nicht bewiesen. Das wollte und konnte er auch nicht. Bewiesen aber hat er, dass Menschen aller Altersgruppen und ebenso vieler sozialer Schichtungen eingepfercht auf engstem Raum miteinander leben können, wenn es ums Überleben geht. Da muss man den penetranten Geruch des Nachbarn ertragen, seine dummen, ewig sich wiederholenden Witze, sein Prahlen über seine Heldentaten im letzten, immer noch nicht vergessenen Kriege. Jeder, der hier im Bunker war, hat auf seine Weise mit Lethargie, Depression, Büchsenfleisch und Tubenmarmelade fertig werden müssen. Und jetzt? Kann's weitergehen. Ohne uns. Der Modellbahner baut die Welt wieder auf. Vermehrt sich mit Fräulein Piller und Fräulein Keil und alles wird wie 1964. Und wer moderiert die neue Welt? Rickert. Wir brachten das Hörspiel Apokalypse H0 von Walter Filz, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1996. Unter der Regie von Walter Filz sprachen Susi Müller und Martin Semmelrogge. Am kommenden Dienstag im Hörspieltermin bringen wir in einer Erstsendung das neue Hörspiel von Dieter Filippi, das Radio Bremen zusammen mit dem Deutschlandradio Berlin produziert hat. Im Mittelpunkt steht die Figur eines Fürsten, dessen merkwürdige Lebens- und Leidensgeschichte es verdient hat, einer genaueren, aus der Gegenwart geführten Betrachtung unterzogen zu werden. Ungerechterweise kennen wir den Fürsten Pückler nur als den Schöpfer einer cremigen Eisbombe. Das Hörspiel Pücklers Raumdeutung zeigt uns andere Seiten des Landadeligen aus dem sandigen Südbrandenburg vor 150 Jahren.